رسول الله. Freude, ob einsam oder mit Freunden, im Herzen ganz tief in mir, trag ich die Liebe zu dir. Dich zu ehren macht mich glücklich, dich zu lieben macht mich fröhlich, um dein Grab einmal zu sehen, führt dich über Berge gehen. Dein Aussehen, es ist das Beste. Als Prophet bist du der Letzte. Als Geschöpf bist du das Höchste. Das Feiern deiner Erscheinung erweckt in mir die Rührung und vertieft in meinem Herzen die Liebe zu deiner Ehrung. Das Feiern deiner Erscheinung erweckt in mir die Rührung und vertieft in meinem Herzen die Liebe zu deiner Ehrung. Du bist gütig, das Befolgen deiner Lehren führt mich zu großen Ehren. In der Ferne schreib ich für dich meine schönsten Grüße an dich. Dabei sage ich zu dir, mein Leben ist die Liebe zu dir. In der Ferne schreib ich für dich meine schönsten Grüße an dich. Dabei sage ich zu dir, mein Leben ist die Liebe zu dir. Freude, ob einsam oder mit Freunden, im Herzen ganz tief in mir, trag ich die Liebe zu dir. Dich zu ehren macht mich glücklich, dich zu lieben macht mich fröhlich, um dein Grab einmal zu sehen, wird dich über Berge gehen. Einmal zu sehen, führt dich über Berge gehen.